haciendo obras. Hauptsache zusammen und mit dem Kopf durch die Wand. Das Leben kam oft anders, uns denn wie gedacht. Wir haben all die Kompromisse nie mit uns gemacht. Wir würden füreinander leben, noch besser vor Gott. Wir haben nie darüber geredet, doch wir halten unser Wort. Alles, weil wir Freunde sind. Weil wir noch Freunde sind. Wir haben einfach nur alles zu erleben. Wir sind anders als die anderen, auch wenn's keine anderen gibt. Wir schwören uns immer wieder, dass das Beste für uns liegt. Die Jahre, die sind schwur, man kann den Leuten nicht sehen. Wir machen uns dazu nie Sorgen, weil wir Freunde sind. Wir streiten uns. For the first time, welcome, and for all of you who keep their faith for all these years, for just copious, you are the reason why we still exist. Rock and Pop, 20 años, donde el rock vive. Terminó. Vito de José.